Moin zusammen. Willkommen zu Pendlerpauschale. Mein Name ist Alex. Das ist die 22. Folge. Heute geht's hinter die Kulissen beim Hotel Achat in Karlsruhe. Ich habe einfach mal ein Mikrofon laufen lassen. Viel Spaß bei der Führung. Eine Audioaufnahme ist okay, ne? Bei der Führung? Wir müssen mal gucken, was da hinterher überbleibt. Aber ich warte jetzt mal, weil wir gehen gleich nochmal einmal um. So lange wollte er nicht fahren. Wir fangen mit dem Personaleingang an. Ja, passt ja. Ja. Dann nochmal hallo zu der etwas anderen Führung. Das ist der offizielle Titel. Ja. wir fangen jetzt an mit dem Personaleingang, deswegen gehen wir gleich mal einmal ums Hotel rum. Wenn irgendwelche Fragen sind, fragt. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich bin Sarah. Fangen wir mal an. Es ist warm draußen. 22 Grad an einem Novembertag habe ich, glaube ich, noch genau. Nicht gehabt. Guck mal, was hat der? Alex hat ja die Kamera dabei. Ins Auge. Wahrscheinlich dem Augenblick hochgeguckt. Das wird dann alles zensiert? Inwiefern zensiert? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Ich schneide so meistens sowas wie und raus. Okay. Aber. Damit das dann nicht wird allzu das bei mir geht. Ganz viel Schneiderei. Ach, das glaube ich nicht. Seit wann ist das Achat hier drin? Ab 1.7.15 haben wir jetzt aufgemacht. Also vorher war auch laufender Übergang. Also 30.06. war noch Renaissance. Genau, Renaissance war vorher. Einmal Lieferanteneingang. Einmal die Anfahrt, ganz schön, weil man durchfahren kann. Muss sich irgendwie keiner umdrehen. Unser Techniker. Und dann schauen wir hier mal rein. Jeder Mitarbeiter hat einen Fingerabdruck. Ist offen. Und ansonsten kommt man hier nicht rein. Das ist auch nur einen Finger. Bitte? Wir brauchen also einen Finger, wenn wir hier rein wollen. Sie brauchen einen Finger. Das ist so. Einmal zu den Rassen auf. Total. Und mit dem fährst du auch jeden Morgen? Nee, mit dem fahre ich nicht weg. Ist das ein 60er? Bitte einmal Vorsicht, weil da ist die Lichtschranke und sonst stecken wir nämlich gleich. So eine Tür, die jetzt gerade. Das ist noch richtig oldschool. Keine Tür. Also wir haben zwei Etagen nach unten. Hier ist einmal der Technikbereich. Die drei Türen, die hier sind, ist der Technikbereich. Ansonsten gehen wir gleich da raus. Da kommt man dann wieder zur Tiefgarage. Als Leute, die in der Energiebranche arbeiten, ist denn hier irgendwo auch der Stromzähler? Zähler genau, weiß ich nicht, aber wir gehen in so eine ähnliche Richtung. Also Klimaanlage und so, da gehen wir jetzt hin. Also da ist einmal der Feldabscheider, da möchte auch keiner rein, weil da riecht es nicht so, weil ich gut drin. Der Feldabscheider von der Küche? Ja. Und schon mal ist man in U2. In der Tiefe. Nein. Nichts Besonderes, 19 Euro. Das können wir uns leider nicht leisten, Sarah. Das ist schlecht. Ich auch nicht. Hier ist so alles, was mit Kälte und Wärme und Wasser zu tun hat. Also das hier ist die eine Seite. Wir fahren gleich noch hoch auf die 8. Etage. Von hier wird es hochgepumpt. Auf der 8. Etage ist dann alles, wo es wieder runterkommt. Das gucken wir uns dann auch gleich an. Und es geht unendlich weiter. auch alles bei der Natur raus. Ein bisschen kleiner, aber ich habe. An den Teilen sieht man jetzt auch, wie alt das Haus ist. Also hier sind halt immer, wenn Wasserrohrbruch ist oder so, die sind halt schon sehr, sehr alt, die Rohre. Und werden dann nach und nach ersetzt, aber man nimmt ja nicht... Wie alt ist denn das Haus? 60er Jahre. Mal wieder raus. Ja, genau. Das hat's dann noch nicht. Das ist irgendwie mal Gas. Wo? Der da oben. Achso, für die Gasabschaltung. Ja, der Abschaltung nicht, Gaszähler. Natürlich ist ein Gaszähler. Das steht drauf, das steht drauf. Stadtwerke, Kassel, Schnapp. Wir können die beiden hier lassen, das wird noch eine Weile dauern. Ja, das ist kein Problem. Licht aus, abschließen. Ja. Ich würde es nicht mal merken. Also wenn du einen falschen Messdruck herrscht, dann wisst ihr, was dann los ist. Ah, sehr gut, sehr gut. Kennst du gut aus? Ja, ziemlich gut aus. Da ist der Dienstplan, Christian. Da können wir es gucken, wann unser Freund. Stefan hast du gesagt, genau. Nee, steht aber nicht drauf. Ich glaube, es sind die Techniker drauf. Also unser Dienstplan nicht, nee. Aber wir wissen, wieso Stefan nicht drauf ist. Achso, Stefan hat Urlaub hier. Entschuldigung. Er war doch vor zwei Wochen schon weg. Ja. Das gibt's irgendwann jetzt. Er war am Wochenende da. Das heißt, die ganze Woche nicht da. Er müsste halt einen anderen suchen, der eure Cocktails mixen. Nee, das geht nicht. Solche Spießer. Wenn man hier reingeht, sind da unsere Umkleidekabinen. Hier ist das Housekeeping. Wie man sieht, haben wir nicht wirklich viel Platz. Ihr wascht das alles selbst? Nein. Weil alles, was mit Bettwäsche und jeglichem zu tun hat, kommt von einer Fremdfirma oder wird von einer Fremdfirma Bettwäsche gewaschen. Genau. Das, was wir selber waschen, sind die Putzlappen und all sowas. Und Uniformen kommen auch von einer Fremdfirma. Da hat jeder seinen gewissen Stock im Schrank und das kann man abgeben. Die von uns, die Anzug tragen, können ihre Anzüge zum Reinigen geben und ich meine, innerhalb von einer Woche zurück. Aber ohne Waschmaschine geht's halt nicht. Und unsere Duschvorhänge und alles, das wird ja auch regelmäßig ausgetauscht und gewaschen. Das wird dann hier gemacht, weil das macht auch keine Fremdfirma. Und all diese netten Türen so nebendran, die zu sind, das sind eigentlich Lager. Entweder das sind Akten drin oder wie hier jetzt, da sind die ganzen Seifen und Toilettenpapier. Und also wenn wir was brauchen, müssen wir hier ja, runter. Ja, einfach hier runterfahren dann. Okay. Hinten rein die Raucherpause von einem Techniker abpassen, reingehen. So, und genau. Da der nicht kommt, ist unten die Tür auf. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Wenn da nämlich irgendwo auf der Etage die Tür auf ist, kommt der Aufzug leider nicht. Dann gehen wir noch eine weiter. Und hier ist der ein oder andere vielleicht schon mal runtergekommen. Dann hier geht es hoch auf die Etagen und da geht es direkt ins Restaurant und dann steht man direkt vorm Buffet. Ich habe noch keine Treppe nach unten. Nee, sicherlich. Okay. Das heißt, es wird jetzt mal. Also, wahrscheinlich muss man nur den. Das ist genau dieser Eingang ins Restaurant. Ach, das ist. Ah! Direkt beim Müsli und dem Chicken Nuggets. Das ist ein wichtiger Punkt. Also einmal hier runterkommen morgens, dann ist man direkt beim Essen. Und umgeht die Zimmer noch. Ich frage mich mal mehr. Okay. Ja, ich weiß, das ist eben was. Alles eine Frage der Entschuldigung. Dann haben wir hier einmal unsere Buchhaltung. Da sitzen zwei Personen. Und der Automat ist für die beiden dann? Naja, so fast. Wir haben hier Buffet, je nachdem. Wir haben Salatbuffet jeden Tag. So ein, zwei Gerichte mit ein paar Weißen. Das wird dann bezahlt vor Ort? Oder? Ja, jeder hat halt einen Pauschbetrag, der auf den Lohn drauf gerechnet wird und auch wieder untergerechnet wird. Also im großen Ganzen zahlen wir da nicht wirklich was für. Aber einmal am Tag darf man hier legal essen. Wenn man, wie ich, seit heute Morgen um 8 hier ist, dann isst man hier auch 2-3 Mal. Das heißt, hier steht normalerweise den Tag über, steht was zu essen da. Man kann ja mal vorbeigehen. Wir haben morgens Frühstück, was hier steht. Ab 11 Uhr gibt es Mittagessen, 11 bis um 1. So früh, weil wir das vor dem Service machen müssen. Also alle die um 12 Uhr in Mittagsservice gehen, die sollen natürlich nicht hungrig in Mittagsservice gehen, sondern die kriegen vorher was zu essen. Größter Andrang ist aber immer um 12, wenn dann auch die ganzen Housekeeping-Ladies runterkommen zum Essen. Ja, und dann gibt es Abendessen wieder ab 5, auch vorm Service, bevor das Restaurant um 6 aufmacht. Und dann bis 7 und danach wird es eigentlich abgeräumt. Wie viele Personen arbeiten denn hier so rund, also alles? Alles zusammen, circa 70. Da ist das komplette Housekeeping aber mit drin, was eigentlich den größten Anteil jetzt mal ausmacht. Wir in dem Büro sind in unseren eigenen Abteilungen eigentlich nur 2 bis 3 Personen. Die Rezeption ist natürlich mit ein paar mehr Personen dabei, damit die ganzen Schichten abgedeckt werden. Aber ansonsten ist Housekeeping halt, ich glaube, 20, 25 Personen. Housekeeping könnte auch zu Achat, also zum Hotel, oder ist es dann, gibt es halt Dienstleister? Wie ist das in der Hotelbranche? Bei Renaissance früher ist es eine Dienstleistungsfirma gewesen, die reingekommen ist. Achat hat alle die übernommen und die gehören jetzt zum Hotel dazu. Hat ein paar Vorteile, hat auch ein paar noch. Das ist einmal unsere kalte Küche, die Frühstücksküche und die warme Küche, wo gerade der Abendservice ist. Vorne geht es dann rum zur Spüle und die kleine Tür, die man da sieht, rausgeht, da geht es dann wieder zur Bar. Das ist die Küche für was? Für alles. Für alles? Für alles. Die Küche, genau. Die Küche. Das heißt, ich muss jetzt hier immer einen Koch nehmen, ne? Da. Das schaut so leer aus. Wolltest du schimpfen? Er wollte was bestellen. Wir gehen hier hinten weiter. Hallo. Hallo. Gleich zum Arbeiten eingeteilt. Das ist immer unsere wunderschöne Tür, wo nur wir rein dürfen. Und hier ist der Bankettbereich, der dann anfängt. Also das sehe ich ja. Also wie kommt man, wo lieber? Die Rezeption, an der Rezeption vorbei und dann... Gleich hinter der Rezeption sind unsere 5 Banken. Säle. Ach. Gut, das ist 4. Ja. Okay. Aber Mittag findet hier nicht statt oder sowas, sondern wirklich nur auf Miete quasi für Veranstaltungen. Genau, das ist jetzt morgen Abend eine Abendveranstaltung. Sind wir eingeladen? Nein. Ich bin reisebüro-technisch. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit eurer Arbeit zu tun hat. Wenn nicht, kann er was nicht. Ist ja keiner noch wert. FTI kommt hier morgen Abend her und stellt Ihnen nur einen Sommerkatalog für nächstes Jahr vor. Und das sind dann die ganzen Reisebüros, die hier sitzen, die diese Kataloge dann quasi in ihr Reisebüro kriegen und dann auch wissen, was sie verkaufen sollen. Und das findet immer so 2-3 Mal im Jahr statt. Ja, wir würden reisen. Die, ich auch. Wir reisen ja viel. Also wir reisen viel, also wir, ja. Perfekte Zielgruppe. Einmal noch hinten durch den Damenbankbereich oder eher nicht? Doch. Doch? Also um unser Bankbereich rum ist quasi nochmal so ein Schlauch, wo wir die ganze Lagerfläche haben. Das ist die komplette Wand, die den Raum in 2 Teile teilt. Die dann, ach so, der war hier rüber. Die dann hier rausgeschoben wird. So ein Schienensystem. Wird. Mhm. Genau. Und dann 2. Vielleicht möchte ich einen Hotel, wer weiß. Gedanke war schon da. Vielleicht findet man dann auch eine modernere Variante, als diese ganzen Elemente immer rein und rauszuschieben. Na, was anderes hatte ich auch noch nicht gesehen. Jetzt fahren wir auf die 8. Etage, beziehungsweise auf den 7. in die 8. Jetzt darfst du die Frage stellen. Hugo, Dürfen wir einchecken? Zusammen? So. Alle zusammen? Alle für mich? Alle einchecken? Alle einmal kurz hinterkommen? Okay. Große Hose. Jetzt war spannend. Wechsel, auch hin, Wechsel der Perspektive. Okay. Das ist diese. Ja. Hier. Hier, ne? Clemens mit Vorname. Sehr gut. Das heißt, da sehen Sie jetzt auch bis wann ich? Also, 11.11. Ich mach's ganz einfach. Hier, das ist so, wie Sie sehen. Ja, normal hier nehmen Sie die Hausverwaltung. Ich mache es lieber so, weil da sind Sie dann eigentlich besser. Mhm. Alles ausführlicher, als wenn ich dann hier durch diesen Zeichen, das ist das Check-in hier. Und dann hier nehme ich die Anreiseübersicht. Okay, jetzt gebe ich ihr die erste Buchstabe. S, danke. So, dann suchen und dann kommen mir alle S. Dann suche ich mir den Namen. Dann sage ich auch. Aber auch nur die, die nicht eingecheckt haben. Ne? Auch noch nicht. Auch nicht. Alle, die mit S. Also ich bin da jetzt nicht dabei. 451, wenn schon. Okay? Mhm. Dann jetzt kommt das Spiel. Hier ist es erstmal, müssen Sie hier mit rechts klicken. Und dann kommt dann hier Reservierung. Ja? Dann gehe ich in Ihre Reservierungsmaske. Dann haben Sie hier die ganzen verschiedenen Reiter. Ja, und dann nehmen Sie Reservierungsdaten. Okay, dann kann ich hier sehen, was wir von einer Art von Zimmer wir haben, von wann bis wann, hier die Nächte, die Reservierungsnummer, garantiert, ein Tag war und dann alles. Das andere. Okay. Ja? Wie ist auch seine Kreditwürdigkeit? Jetzt kommen wir. Das würden wir dann hier unter Bemerkung dann. Ah. Okay. Und wenn wir möchten, wenn wir nicht möchten, dass Sie sehen, dann können wir es dann hier unter Kommentar. Okay. Und dann leuchtet hier ein kleines I, so blaues I. Und dann können wir da reinschauen. Okay. Ist eigentlich schon klar, welches Zimmer er bekommt? Hier, das ist, okay, das ist, was ich hier, ich habe vorher mit Opera gearbeitet und das ist, was ich hier in diesem Programm, ich vermisse. Okay. Okay, wenn Sie vorhaben, ein Hotel zu öffnen, dann nehmen Sie bitte Programme wie Opera. Okay. Alexander, merkt ihr das? Also, kenn ich, ist im Akku, die nutzen Opera. Hallo, ja. Die Sehr gut. Kenn ich, ja. Die sagen, hier, das ist fantastisch, aber ich persönlich, ich finde, der andere Programm hat eine Linie. Hier können Sie sehr vieles, jetzt würden Sie wieder merken. Jetzt gehen Sie auf eine Seite, wo gar nichts mehr ist. Dann machen Sie rechts wieder und jetzt kommt wieder ein Menü. Okay, dann gehen Sie dann auf die Kartendaten. Und jetzt ist der Moment, wo ich Ihre Kreditkarte brauche. Das hier. Okay, dann, genau. Ich gebe einfach die erste Buchstabe und dann die Nummer. Das wird tatsächlich Hand angehen. Die sind alle ähnlich. Können Sie das nicht? Wir prüfen nochmal, wie weit die gleich. Nein, das habe ich nicht. Das kostet extra. Es ist ein anderes Modul. Das hat Opera direkt. Da ist alles drin. Er prüft die Karte. Ich sehe da schon leichte Kritik an den Entscheidungen der Geschäftsführung. Ja, Verbesserungsvorschläge. Ich sage Ihnen, wie ich das sehe von den großen Hotels. Ich bin ganz plötzlich, sage ich jetzt so, würden Sie alle jetzt hier kommen, dass Sie, okay, hatten Sie gleichzeitig Feierabend, kommen Sie alle, müssen wir Sie einchecken, dann nehmen Sie die Zeit. Okay, jetzt erkläre ich was, aber dann nehmen Sie. Da brauchen wir, wenn alles gut geht, 7 Minuten für jeden. Ja. Waren die denn hier auch schon zu Renaissance-Zeiten? Ich war hier zu Renaissance-Zeiten, ja. War das damals auch schon das Tool oder hat das auch gewechselt mit dem Besitzer? Wir hatten Opera. Okay, und das, heißt, das mit dem Besitzer kam Seahold. Okay. Ich sage nicht, dass dieses Programm schlecht ist. Ich sage, es hat halt andere Vorzüge. Ich sage jetzt so, in Opera haben Sie das hier, haben Sie die Zimmernummer direkt und haben Sie alles in einem Blick. Okay. Ja. Okay, jetzt habe ich das hier eingegeben, jetzt gebe ich hier das Datum. Okay. Das ist jetzt die Frage, wann Sie eingeben können, dass ich eigentlich auf Zimmer 109 soll. Okay. Das ist es. Dann haben Sie das hier und vergessen Sie nicht, bevor Sie alles gemacht haben, zu ändern. Weil dann tut es dann das Aufnehmen. Wenn nicht, wenn ich da rausgehe, dann sind die Karten wieder weg. Ist alles weg. Danke. Okay? Dankeschön. Ja, dann sagen Sie, alles ist gut. Das können Sie auch nicht eingeben und nicht sehen, wenn Sie hier Namensliste gehen. Können Sie mir mal meine Zimmernummer erklären? Wo ist denn die jetzt? Die ist noch, die ist hier. Also der hat auch kein Zimmer jetzt. Da ist die Zimmernummer. Okay. Jetzt, kamen die jetzt oder wurde die schon auf dem Mittag? Die habe ich schon zugelost. Okay. Ja. Warum ist er genau nicht bei mir? Ist das jetzt Zufall? Nee, da gibt man einfach eine Zimmer. Ich nehme die Zimmer, die alle die Standard sind, dann geben Sie die Zimmer, die Standard sind. Da gehen wir davon aus, dass Sie alle nicht Raucher sind. Würde ich sagen, die meisten. Okay, wenn ein Raucher ist, dann wechseln wir auch Raucher. Und wenn ich jetzt eine Präferenz hätte, könnte man das ja auch hinterlegen. Das mussten wir dann wieder hier in die Kommentare, was wieder in Opera ganz leicht zu sehen war unten. Und dann könnte ich von vorne an alles haben. Alle Präferenzen könnte ich alles haben. Hier sehe ich die leider nicht. Das heißt aber, Sie geben so lange Zimmernummern ein, bis Sie eine finden, die für mich passt. Habe ich das eben richtig verstanden? Ja. Das heißt, der lost es nicht irgendwie zufällig aus? Könnte ich machen, bei diesem nicht. Bei Opera konnten wir machen, dass sie losen, aber bei Ihnen nicht. Das heißt, Sie kennen einfach die Standardzimmer auswendig, ja, quasi? Ja, okay. Die haben Sie dann alle. Standardzimmer haben Sie schon hier in Computer eingegeben. Okay. Gut, in diesem Fall haben wir dann ein Zimmer nach hinten raus, Queenside-Bett, Nichtraucher. Ja? Das ist alles, ja. Gut, dann haben Sie die Möglichkeit. Das machen Sie irgendwann auf den Mittag, dann können Sie Zimmer zuordnen. Ja, oder? Ja, ja, oder morgens, oder okay. Wann ich dann eigentlich, wenn wir Zeit haben, zwischendurch. Okay, dann haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie hier draufklicken, dann haben Sie die anderen. Und dann können Sie dann die Zimmer dann Kategorie umändern, wie Sie wollen. Okay? King. Und dann hier haben Sie noch ein Zimmer, der hat auch ein Queen-Size-Bett und ist auch nicht Raucher, auch Standard. Ah, okay. Das heißt, da sehen wir aber schon, welche Zimmer in dem Zeitraum frei sind. Und vor allem müssen wir gucken, dass hier eine 04 scheint. Es ist sehr wichtig, weil das bedeutet, dass das Zimmer sauber ist und dass die Hausdame drin war und hat sich dann alles angeschaut und hat gesagt, top. Okay. Ihr könnt jetzt einchecken. Das heißt, die Hausdame kommt irgendwann mit einem Zettel vorbei und sagt, nein, das sind die geputzten. Nein, sie gibt es von oben telefonisch dann frei. Okay. Okay. Okay. Die haben eine Tastenkombination. Genau, haben eine Tastenkombination, okay. Und dann sendet das hier. Okay. Okay. Die Gefahr ist, dass wenn die irgendwann im Serverraum einer von den Server, die Schnittstellen nicht funktionieren, dass es nicht runterkommt. Okay? Das wäre eine Sache, aber das sehen Sie gleich, weil die Damen dann merken, oh, wieso, ich habe oben alles sauber gegeben, wieso hier unten sind die noch schmutzig. Dann gehen die nochmal hier runter und kontrollieren den Datenstand. Genau, hier unten? Genau, okay. Genau, genau. Das können Sie dann hier in die Hausverwaltung, aber das können wir später. Okay, das wäre eine Sache. Dann sagen Sie, okay, alles ist fein, Zimmer ist da, dann ändern, Abbruch und dann sind Sie wieder, wo Sie waren am Anfang. Mhm. Ja. Wenn kein Zimmer zugeteilt ist, wie zum Beispiel sagen wir, bei dieser Person, da sind Sie kein Zimmer, okay, dann müssen Sie wieder sagen, suchen und dann tut sich refreshen. Okay. Ja? Dann gehen Sie hier, dann tun Sie wieder rechts klicken und dann gehen Sie endlich mal auf Check-in. Okay. Ja? Und dann kann ich Ihnen, sehen Sie, dann sehen Sie alles. Sehr schön. Und dann sehen Sie hier eine neue Karte. Okay? Dann kann ich sagen, brauchen Sie zwei in anderen Hotels, wie zum Beispiel, wo Sie haben, dass das Licht funktioniert. Genau. Okay. Dann sagen Sie, okay, hier, so und zwei. Okay, in dem Fall reicht jetzt heute mit einer. Ja. Dann nehmen wir, okay, ich habe sie nicht hier als gute Windsender. Das zweimal hier. Das kommt da rein. Und dann sind wir eingecheckt. Da sind sie schon eingecheckt. Bitte schön. Dankeschön. Dann, was Sie sagten vorhin, dann gehen Sie hier in die Hausverwaltung, dann kann die Hausdame dann sehen, ob die Zimmer dann fertig sind oder nicht. Ah, okay. Da sind jetzt alle Zimmer drin für die... Genau, so wie es ist und hier Zimmer gesucht, alles. Okay. Ja, wir haben auch eine andere Methode, ist, wir gehen einfach hier im Belegungsplan. Das ist, ich nenne sie seit Jahren das Tetris-Spiel. Und wenn sie willkommen und nicht. Okay, und dann haben Sie hier zum Beispiel, hier haben Sie die Kategorie und da haben Sie die 04, das sind alle fertig. Und da sehen Sie dann auch, welche Zimmer sind noch frei. Genau, zum Beispiel hätte ich hier die beiden hier, noch frei, dann kann ich hier runter scrollen, dann habe ich noch frei, noch frei, noch frei. Ja, der hätte ja der Leiste doch noch übernachten können. Das heißt, die Maske nutzen Sie, wenn irgendwie einer anruft und nachfragt, na, haben Sie noch ein Zimmer frei? Oder? Da als Erste nehme ich die hier. Die sagt mir, okay, hier oben, wie viele Zimmer ich frei habe. Dann sagt mir, welche Kategorie ich noch zur Verfügung habe. Und wenn dann hier ich alles weiß, dann gehe ich nur auf die hier wieder und dann habe ich die Preise. Okay. Und wenn es dann in lila steht, dann ziehe ich die Handbremse. Und da sage ich, Achtung. Das ist schon in dem Moment bin ich schon ausgebucht. Ja. Okay. Da steht irgendwas bis minus 12. Ist das schon überbucht mit 12? Oder? Nein, nein, nein, das ist eine minus 2. Das bedeutet, dass in die Single-Kategorie fehlen mir 2 Zimmer. Das heißt, da haben wir mehr Reservierungen als das tatsächliche Zimmer. Und dann werden ja aber hochgestuft. Genau. Okay. Ja, und deswegen sehen Sie es dann auch hier, wenn ich das wieder hier zumache. Gibt es hier irgendwo noch eine Gesamtanzahl? Gesamte Anzahl? Ja, super. Vielen Dank. Das ist, wenn das Hotel leer ist, was ich nicht sehen möchte. Wenn es da oben die gesamte, tatsächliche Gesamte ist, die will ich nicht sehen. Also am liebsten gucke ich und dann sehe ich, oh. Das heißt, hier am 17. ist wirklich alles, null. Alles leer. Dann ist es für mich hervorragend. Also ich persönlich, wenn es 5 darstellt, bin ich schon sehr zufrieden. Okay, weil dann weiß ich, ich habe noch einen Raum zum Spielen, einen Spielraum. Dass wenn ein Zimmer für einen Grund X oder Y, ein Bett ist kaputt. Out of service. Wenn minus 20 da steht, dann fängt das leichte Flattern an. Ja, dann bringe ich dann den Schalldämpfer. Mit meinen Kollegen zu reden. Also minus 20. Also da ist das schon da, wo Sie sagen, da müssen Sie auch, gibt es andere Sachen, Sie gucken die Stadt, wie sie aussieht. Wie ist die Stadt? Ist die ausgebucht? Ist die nicht ausgebucht? Kann ich weiter hoch? Sie wissen auch an den Tag, Sie haben den Tag davor, haben Sie auch No-Show, Sie haben auch Stornierungen, die habe ich hier unten. Die schaue ich mir immer hier unten, um ungefähr zu wissen, okay, wer hat wie viel storniert. Wenn ich zum Beispiel sehe an einem Tag, dass jemand, sagen wir, das wäre lila, und da habe ich diese Anzahl von Stornos, 2, da lasse ich das bei 0. Da mache ich das System zu und dann lasse ich alles per Telefon reinkommen, per Anfrage. Aber wenn es schon 20 Stornos gab, dann steht die Chance gut, dass auch noch ein 21 ist. Das ist eins oder der andere darunter. Ja. Und dann müssen Sie noch da zählen mit den ein paar oder der anderen No-Shows. Aber da gibt es Tage, wo es gibt kein No-Show. Ja. Okay, das ist wie Spiele, Würfel. Ja. Da müssen Sie sagen, okay, no risk, no fun. Kann man noch einen guten Schnitt machen, wenn man ein günstigeres Hotel hat? Ja. Eigentlich, und dann haben Sie hier die verschiedenen Monate im Jahr alles. Ja, also es ist hier in Karlsruhe extrem schwer, weil halt nicht so viele Hotels zur Verfügung stehen. Oder auch wenn Messe ist oder sowas auch in Köln, dann ist ja auch, was findest du denn da gleichwertiges? Also einen guten Schnitt für Sie. Nee, für Sie meine ich als Hotel, aus Hotelsicht. Nee, garantiert nicht. Weil in dem Moment möchte auch jedes andere Hotel, also wenn wir voll sind, sind meist auch alle anderen voll. Und dann möchten die halt ihre Preise haben und das geht dann in die 140, 150, 160er Region und das ist natürlich für uns dann schon doof. Ja, entschädigt man dann auch Kunden, wenn wir kriegen halt das Zimmer bezahlt. Also wir gehen. Sie bezahlen ganz normal bei Ihnen und bezahlen das, nee, Sie bezahlen das Zimmer. Wir bezahlen das Zimmer für den Gast in dem Moment, aber der Gast muss das Zimmer nicht bezahlen. Aber mehr Entschädigung gibt es halt nicht. Okay. Okay. Kann man auch entgegen. Ich würde sagen, ja. Wir wollen ja morgen euch schon mal treffen zu. Nicht, dass die Herren sich morgen selber einfügen. Ja, da können Sie was machen. Also, vielen Dank. Einmal Backoffice Rezeption. Niemand mehr da. Ach, stehen ja alle vorne. Ich bin der Einzelkämpfer. Ich bin der Einzelkämpfer. So. Ach, die verschenken nicht nur Essen, die verschenken auch Koffer? Nein, das sind doch die Kataloge, FTI. Nein. Veranstaltungsbüro. Hier sitzen unsere zwei Damen, die alles buchen, was mit Gruppenbuchungen und Veranstaltungen zu tun hat. Und dann... haben wir einmal mein Büro. Das hier? Ja. Was ist dein Büro? Hier. Das ist mein Büro. Was ist dein Zuständigkeitsbereich alles? Also vielleicht weiß ich nicht. Alles, was mit Jahresverträgen, Firmenkunden, ja, Leisure-Verträge mit Wholesalern, also Bustouren und alles Mögliche zu tun hat, das mache ich. Das heißt, du bist schuld, wenn wieder 2 Busladungen ankommen. Nee, buchen tue ich das nicht. Ich mache am Ende des Jahres nur die Preise für, was die zahlen würden, wenn sie hier kommen. Ah, okay. Genauso wie ich eure Firmenpreise mache. Ja. Ja. Ich weiß. Hier sitzt meine Kollegin und hier ist noch das Betriebsratsbüro. In welchem Büro? Betriebsratsbüro, meine Kollegin. Mhm. Stimmt. Ist das Personalunion? Also ist die auch die Personalrätin und deswegen ist das zusammen? Oder? Nee, meine Kollegin ist Sales oder Business Development Managerin für Baden-Württemberg. Also die betreut nicht nur ein Haus, sondern betreut den ganzen Raum und hat vorher in Reilingen gesessen und ist jetzt aber hier in Karlsruhe erstmal stationiert. Ja. Und in Reilingen gibt es ein Rathotel? Ja, Reilingen. Relativ versteckt im Grün, aber sehr schön. Hat einen super Biergarten. Wo die in Heidel, wo die in Deutschland sind, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es noch eins in Ungarn gibt. Mhm. Dann gibt es noch, das war doch Salzburg? Österreich, genau. Das war's? Außerhalb. Ja, aber es gab doch 4 Stationen bei dem Stammgästeabend für 4 Länder. Deutschland, Ungarn, Österreich, 3 Stationen. Aber es gab Norddeutschland und Süddeutschland, glaube ich, das kann sein. Weil es auch Lapskaus gab. Das kann gut sein. Ich habe nicht gegessen den Abend. Oh, ich? Dann muss ich ja viel essen, damit ich mich besser tue, nachdem ich auf 99 Jahre geschätzt worden bin. Keine Ahnung. Müsst ihr die Kollegin fragen? Kolleginnen, gibt es hier Punkte? Bonuspunkte. Ein Prämien. Ist eher uninteressant. Wir werden hier rausgeschickt. Payback ist. Das ist so nicht wichtig. Ja, wir können es uns nicht leisten. Schwierige Frage. Lass doch bis nach der Show warten. Nee, es war ganz krass. Hier ist einmal Julias Büro hinter und noch ein Meetingraum sozusagen und einmal unsere Personalchefin. Ist dann der Meetingraum, bei dem ihr täglich eure Runde habt oder einmal pro Woche? Oder? Genau, täglich um 10, wenn um 2 vor 10 alle Leute in dieses Büro stürmen, liegt es daran, dass wir um 10 Meeting haben. Warum gibt es hier kein Frühstück? Hier gibt es Frühstück, aber hier möchte zum Frühstück keiner sitzen, weil es hier kein Tageslicht gibt, deswegen machen wir hier kein Frühstück mehr. Wenn wir Gruppen im Haus haben. Die chinesischen Gruppen, von denen gerade gesprochen wurde. Die 2 Busse. Die sind immer unten, das weiß ich. Im Sommer haben wir die israelischen Touren hier unten, beziehungsweise eine bestimmte israelische Tour, weil die ihre ganzen Bestecke, Teller, Tassen, alles mitbringen. Und weil die so oft wiederkommen, dass sie das dann auch, wir gehen gleich in die kleine Küche rein, dass sie das da lagern. Wie kann denn bitte Besteck koscher sein? Du darfst doch nicht mit dem Fleischbesteck Milch speisen. Das dürfen wir einfach nicht anfassen als normale Leute. Ja. Ist es wirklich? Also ich habe nur gedacht, so, also wenn es ganz normal aus dem... Das ist alles, also läuft alles über Plastik und Pappe hier unten. Das finden die anscheinend normal. Und das geht halt 6 Wochen durchgehend, dass die eine Gruppe kommt, die andere Gruppe geht. Und die frühstücken hier unten. Aber das ist eine bestimmte Gruppe mit einem Tourguide, der schon seit 2 Jahren kommt, der halt auch weiß, er sitzt zum Frühstück hier unten. Das ist im Sommer halt immer ein bisschen schade, weil hier kommt wirklich kein Licht rein. Aber muss halt sein. Dafür hat er seinen eigenen Raum. Wenn wir schon bei dieser israelischen Reisegruppe sind, weil ich ja auch unglaublich neugierig bin, die haben so schwarze Würfelchen, haben die manchmal auf der Stirn. Weißt du, was es mit denen auf sich hat? Vor den Fahrstühlen beten. Ja. Ja. Du weißt schon, was du beim Stammgästeabend schon gefragt hast? Nee, weiß ich nicht mehr. Und du hast sogar von irgendjemandem eine Antwort bekommen? Ich hatte den... Also ich weiß nicht mehr, von wem die Antwort kam, ich weiß ja nicht mehr, was die Antwort war, aber du hast sie bekommen. Der Michael Fischbein hatte mal vermutet, dass das irgendwie zusammengefaltete irgendwas ist. Der hatte da eine Ahnung, aber ich hab's nicht gefunden. Schwarze Würfel? Ja, doch, doch. Die haben jetzt eine Kippe gebunden, aber die haben auch so Dinger. Ich kenne ich, aber. So Lederbänder umgebunden. Das heißt einfach Big Boss. Der ist besonders wichtig. Das haben viele. Das sind halt viele besonders wichtig. Und woran? Du hast eben gesagt, wenn die im Sommer kommen, das heißt, das ist. Ferienzeit für die. Also wir haben das seit. Das ist jetzt das dritte Jahr, dass wir verstärkt Israel-Tourismus haben. Und nach dem ersten Jahr haben wir halt gesagt, okay, woran liegt das? Wollen die ihre Wurzeln kennenlernen? Aber die kommen einfach hierher, weil sie hier sicher sind. Weil sie sich in Deutschland sicher fühlen und weil hier einigermaßen Wetter ist. Und weil sie da, die fahren also zum Shoppen nach Stuttgart und fahren in Europapark und alles Mögliche, was man nicht unbedingt denken würde. Aber hier ist ja auch ein guter Ausgangspunkt, um dann nach Frankreich zu kommen. Und also die machen dann hier ihre einwöchigen Touren. Das längste sind so 8 Tage. Und dann kommt halt eine nächste Gruppe. Okay. Genau. Ich nehme an, das wird in den nächsten Jahren auch noch zunehmen. Da muss man dann ein bisschen die Hand drauf drücken. Hör auf, Rum. Wir haben hier mal wirklich à la carte Business gehabt, also abends wirklich Restaurant, aber es ist schon schwer in einem Hotel so ein Restaurant halt am Laufen zu halten, weil sich keiner in ein Hotel wirklich reintraut von den Außenstehenden, die nicht hier wohnen und sagen, oh, ich gehe jetzt ins Hotel und esse was. Es ist halt wirklich schwer und dann halt noch so einen Keller zu betreiben. Leute, die auch noch sagen, ich gehe da rein und jetzt runter in den Keller. Richtig. Ja, ja. Und wir nutzen das eigentlich, im Winter lässt sich das gut verkaufen für Weihnachtsfeiern. Wir machen halt Buffets hier unten, hier kann man super feiern, hier hört einen keiner, hier hat man seine eigene Theke. Und dann lässt sich das ganz gut verkaufen, generell von Oktober bis März. Aber wenn es dann wirklich wieder schön und hell draußen wird, ist die Zeit hier eigentlich vorbei. Also es ist auch mal angedacht gewesen, ob man hier ein Fitnessstudio draus macht. Okay. Weil das eigentlich das ist, was uns noch fehlt. Dann käme aber die Bar weg wahrscheinlich. Ne? Dann käme wahrscheinlich die Bar weg. Ja, cool, so, Systemfitnessstudios haben ja auch alle so ein Tresen mit Fitness. So ein Milchshake, der Eiweißaufbaupräparate dann trinken. Ja. Und Limo. Die Karlsruhe haben auch noch keine Weihnachtsfeier gemacht, ne? In Kassel? Doch? Vielleicht noch mit der alten Feier. Ich war ja schon so eine Weihnachtsfeier drüben im Agustea. Großartig, schlecht. Im Agustea den Tee? Nein. Entschuldigung. Du wärst ja richtig hier Gastfeier. Ja. Ich will nur noch ins App Club. Die ist besser als alle, aber es ist ein guter Laden. Das ist der einzige Laden. Das ist der Stadt. Genau. So einen Raum hat man auf jeder Etage, wo dann halt alles liegt, was die Zimmermädchen so brauchen. Auf den einen Etagen sind halt mehr Extrabetten, auf den anderen Etagen ist mehr Handtücher. Aber beide Aufzüge gehen dann auch wieder runter in die Küche, sodass man die direkte Verbindung hat. Und der Aufzug geht dann auch wieder ins Housekeeping runter, wenn man auf der anderen Seite aussteigt. Dann. Weil du gerade als Aufzüge ansprichst, euer Aufzug hat so einen geilen Satz, wenn die Tür aufgeht, dann ist er noch nicht ganz da. Da habe ich schon Leute stolpern gesehen. Ich finde es aber gut. Warum ist das so? Weil also dann hast du halt, wenn die halt auch eine halbe Sekunde schneller. Ich finde es gut. Ja. Müssen Leute halt gucken, wo sie hintreten. Ja. Jetzt ist man reingefallen in den Aufzug. Ja. Ich bin auch schon reingestolpert. Also. Ja, vielleicht hat er was getrunken. Ich finde es auch gut, wenn die S-Bahn die Türen aufmacht, während sie noch so 5 km/h. Ja? Das fände ich wieder aufpassbar. Außerdem musste das nicht der Sarah sagen, sondern das hätte vorher den Techniker sagen. Ich bringe das gerne. Ich hatte gerade eine Raucherpause. Die besonderen Zimmer. Und hier ist was wir unten schon gesehen haben, was dann wieder nach unten kommt. Bitte auf Köpfe aufpassen, hier ist nicht alles nachgucken. Fällt auch ab und zu was runter. Für Frauen, die ja, mit Absätzen da drauf zu laufen, super. Also das ist die achte Etage, das hier sind so Sachen auch unten in der Keller, die, wenn ich MOD-Shift, also Manager auch wirklich Shift habe, dann einmal am Tag kontrolliere mindestens, ob hier irgendwas tropft, ob hier irgendwas Geräusche macht, die es nicht machen sollte, um dann einfach zu gucken, müssen wir einen Techniker rufen oder ähnliches. Machen nicht die Techniker den Gang. Die Techniker machen den Gang auch, aber am Wochenende ist normalerweise nur ein Techniker im Haus. Und am Wochenende haben wir dann halt eine Person, die tagsüber hier ist und wenn sie ankommt und wenn sie geht, dann nochmal einen Rundgang macht, um zu gucken, ist alles in Ordnung oder brennt irgendwo das Haus schon ab oder steht unter Wasser. Das ist auch zu spät, dann kann man auch nach Hause gehen. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Du hast ja so eine Sonderunterweisung oder Ausbildung bekommen, wenn was droppst oder wenn irgendwas pfeift, dann kannst du das auch gleich beheben? Ich glaube, ich bin sehr geschickt und würde mir zu helfen wissen, aber nee, eine besondere Unterweisung habe ich nicht gekriegt. Und bei den technischen Geräten muss man ja eh irgendwie eine Spezialfirma holen, die das dann macht. Du musst ja einfach nur ein bisschen Duct Tape hinlegen. Ja. Das geht auf jeden Fall für Duck-Tape den ersten Tropfen erst. Und Tüdeldraht. Und wie den? Tüdeldraht. Tüdeldraht. Tüdeldraht. Zum Sachen festtüdeln. Braucht man nicht, hat man Duct-Tape. Okay. Richtig. Man braucht nur Duct-Tape und WD-40. Ja, ja. Universal Repair-Kit. Gibt's sogar als Set zu kaufen. Ja, ja, gibt's. Wir gehen da hinten auch wieder raus. Woher weißt du, was die Geräusche sind, die sich hier hinten drücken? Es gibt Geräusche. Das hört man ja meistens. Nee, also ich habe noch keine gehört, die man nicht hört. Zu den. Aber ich sag's, als hört man aber. Ich nehme schon an, dass man das hört, ja. Du hast gehört, wie es eben klang? Ja. Wenn es nicht mehr so klingt. Alles klar. Wir waren gerade bei den Treppenhäusern. Genau. Ein Treppenhaus, immer am Ende der. Und das ist auch das zu dem, dieses hier, mit dem komme ich zum Frühstück. Zum Frühstück. Zu dem Schicksal. Genau. Okay. Ja, ich war halt noch nicht so ganz weit. Das heißt, du willst. Außerdem im Zimmer 109, aber da ist Zimmer, das Zimmer. Ja, genau. Und mit Zimmer 109 müsstest du ja dann mal ankommen, oder? Zimmer 109. Also. Die 109er Zimmer liegen ja auch alle hier drunter. Ja. Also alle Junior-Suiten liegen ja auch übereinander. Nur die 709 ist halt ein bisschen versetzt in die Ecke. Aber mit der 109 wärst du richtig schnell beim Frühstück auch noch. Kannst ja bis nächste Woche oder so. Ich habe eben gesehen, im Kommentarfeld steht nicht für Herrn Sonntag jedes Mal. Vorbelegen. Gehen wir bestimmt hin. Opera kann es. Da, wo das andere ist, ist der Treppenaufgang, der dann, wenn man ganz runter geht, zur Tiefgarage führt. Und da kann man zwischendurch ja rausgehen zur Lobby. Okay, es kann sein, dass ich den schon mal gesehen habe, aber ich habe immer Angst, wenn der Notruf vorne oder Fluchtweg dran steht, dass wenn man die Tür aufmacht, dass dann der Alarm losgeht. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Nee, das nicht. Das hat man bei der Buchhaltung, also da, wo es nach draußen geht. Ja. Aber nicht innerhalb des Hauses. Du bist jetzt auch bei Marriott gewesen vorher? Oder bist du vorher bei Marriott gewesen. Okay. Und jedoch, das kann das Haus kommen. Ja, das ist mir bekannt. Ja. Also ich bin schon seit 5 Jahren hier im Haus. Okay. Und ist es denn generell so, dass Sie dann erstmal allen ein Angebot machen zur Übernahme? Oder ist mit dem Hauswechsel halt, die Belegschaft fertig? Es wird halt ganz normal ausgeschrieben. Der Pachtvertrag läuft aus, weil das war ja der Fall, der Pachtvertrag ist ausgelaufen und dann holt sich halt die Eigentümergesellschaft vom Haus Angebote rein von verschiedenen oder Hotelketten, die das Haus halt haben wollen. Und dann hat man hier so viele Eigentümer drin, dass da dreimal eine Versammlung stattfand und dann muss halt abgestimmt werden und dann stellt sich jeder, der das Haus haben möchte, vor und stellt halt vor, wie viel sie zahlen würden und was sie machen wollen. Und dann wird am Ende von den Eigentümern entschieden, wer den Zuschlag kriegt. Ja. Ist es normal, dass so Hotels gepachtet sind? Ja. Und nicht gekauft? Ja. Weil wenn man jetzt auch im mal von Marriott ausgeht, die haben 4.500 Hotels auf der ganzen Welt. Wenn die das alles als Eigentum hätten, wäre das total schön, aber das wäre ja fast nicht stemmbar. Und als Pächter dauert so eine Pacht 10 bis 15 Jahre, eventuell länger, eventuell auch ein Stückchen kürzer, aber man kann damit dann auch gucken, läuft das Haus, gefällt mir der Standort, stoße ich das Haus eventuell wieder ab und nehme nur die Pachtzeit mit und ja. Halt das ist gang und gäbe, du warst vorher bei Marriott angestellt und jetzt bist du bei Apart. Genau, genau. Aber das ist nicht unbedingt gang und gäbe. In diesem Haus sind wirklich viele, viele Leute geblieben, obwohl sie mit Marriott hätten mitgehen können. Ist aber einfach standortbedingt. Also wir haben ja halt auch viele mit Familie in Karlsruhe. Mhm. Und das nächste Marriott ist halt entweder dann in Sindelfingen oder es ist in Heidelberg. Und wenn die sagen, okay, Haus gefällt mir, ich kenne das Haus, ich kenne die Arbeit, ich kenne die Leute, dann sind die halt irgendwie. Da kam dann auch kein neues Marriott mehr nach Karlsruhe. Wenn die hier die Pacht quasi verloren haben, was sie dann sagen, gehen wir halt. Ich würde nicht ausschließen, dass in ein paar Jahren Marriott kommt und sagt, der Karlsruher Standort war so rentabel, hier müssen wir nochmal hin. Wir haben immer gesagt, ein Courtyard wäre hier angebracht gewesen und nicht unbedingt ein Renaissance-Hotel. Weil Renaissance ist ja mehr jung, stylisch, keine Ahnung. Wenn ich mir Renaissance ins Gedächtnis rufe, sehe ich immer das New Yorker Renaissance. Mhm. Und das ist halt nicht mit diesem Standort zu vergleichen, aber ich glaube, ein Courtyard wäre halt ein super Produkt, was Karlsruhe hätte stemmen können. Das ist nochmal eine Teilstufe weit unten, oder? Courtyard? Courtyard, also bist du es, ja. Bist du es Hotel. Oh, Renaissance, ich kenne das ja aus Köln. Also in Köln, Düsseldorf. Nee, in Köln gab es ein Renaissance und das ist dann an Lindner gegangen jetzt. Und es war aber auch, der hat auch ein Telefon an der, neben der Toilette. Also ist auch total, also soll dann mal Renaissance junge Leute ansprechen und modern sein. Wieso spricht dich das nicht an? Das ist einfach Pott, Zimmerservice. Es ist halt immer eine große Herausforderung, weil alles das, was ich heute installiere, ist morgen schon wieder veraltet. Aber ich kann so ein Hotel gerade mit 215 Zimmern oder mehr auch nicht alle 10 Jahre umbauen. Und das ist so was, was einen dann immer so ein bisschen die Füße dann wegzieht, weil dieses Haus ist halt schon länger da. Und dann hat man nebendran ein U-Hotel, was 10 Jahre später aufmacht, was die modernere Ausstattung hat. Und da muss man halt gucken. Und den Fernseher habt ihr jetzt alle richtig hingekriegt. Ja, haben wir. Wir sind durch. Ja. Alle Wege für den Lobby. Ich würde sagen, wir gehen an die Bar. Ein Getränk geht auf mich. Und egal welches. Nicht unbedingt. So eine Flasche Cognac. Ich weiß, wir haben ja auch wirklich teure. Ein normales Getränk.